1. An genem tag sangen Debra und Barak, der Sohn Abinoms, Diocese Lied, den Sieg zu feiern. 2. Preis den Herrn, den in Israel übernahmen die Anführer die Verantwortungen das Volksachte sich bereitwillig zum Kampf. 3. Hort zu, Koniger, und merkt auf, Fürsten, den ICH will dem Herrn singen und dem Gott Israels Loblieder spielen. 4. Herr, als du von seer orsogst und vom Gebiet Edoms herankomst, bebte die Erde, warend aus den Wolken gewaltig war som Assen Herb Stursten. 5. Sogar die Berge schwankten vor der Gegenwart des Herrn, wie einst der Sinai vor dem Gott Israels. 6. In der Zeit von Schamgaren Jail waren die Hauptwege verlassen, so dass Reisen gezwungen waren, auf einsamen Umwegen zu wandern. 7. Die Führung in Israel feltevollig, bis du, Debra, als ein Mutter für das Volk aufstandest. 8. Da man sich neuen Gotten zu want, brach der Krieg bis und die Stadt Tor vor, obwohl unter Wesigtosen Mannen in Israel kaum ein Schild oder Spie zu finden war. 9. Mein Herr ist gehort den Anführern Israels, die sich gemeinsam mit dem Volk freiwillig für den Kampf entschieden haben, preis den Herrn. 10. Die auf Helen Eslinen reitet, auf Kosperen Teppichen sitzt oder auf den Strassen unterweg side, verkündet dies Botschaft. 11. Fernab vom Lam der Bogenschützen, dorten den Wasserstellen, soll man von den gerechten Taten des Herrn erzählen, woraufhin das Volk zu den Toren hinabstieg. 12. Walk auf, Debra, walk auf und singein Leid, erheb dich, Barak, und für den Gefangenen weg, du Sohn Abinoms. 13. Damals zogen die Überlebenden der Edlen und das Volk des Herrn gemeinsam gegen die Machtigen Feinde in die Schlacht. 14. Aus Ephraim kamen Jean, deren Wurzeln im Gebiet von Amalek Ligen, gefolgt von Benjamin und seinen Scharen, auch Aus Machir und Sebulon trafen die Befehlshaber ein. 15. Die Fürsten von Issachar schlossen sich Deborahen, und why Issachar folgte auch Barak dem Ruf, warendem Bark Ruben Langer Beratungen stattfanden. 16. Warum bist du bei den Schafherden geblieben, nur dem Flotenspiel der Hirten zuzuhören, anstatt dich den Ernsten Überliegungen und den Beichen Rubens anzuschließen? 17. Gilead blieb jenseits des Jordans, und warum hielt down sich bei seinen Schiffen auf, warend Arse untätigen der Meeresgast verwelt? 18. Im Gegensatz dazu riskiert das Volk von Sebulon sein Leben, ebenso wie Naphtali auf den strategischen Hohen des Gelands. 19. Die Koniger Kanans kamen und kämpften bei Tarnaken den Wassen von Megiddo, doch sie konnten kein Silben Butte gewinnen. 20. Sogar vom Himmel her griffen die Stern in das Geschehen ein und kämpften von ihren Bahnen aus gegen Sisera. 21. Der Bark Christian, diese Uralty Strom der Schlachten, riss die Feinde mit sich fort, sie mutig voren, main seal. 22. Man hort das Stampfen der Förderhuf, als die tapferen Krieger in wilder Flutsch davenjagten. 23. Verflucht Meros, sprach der Engel des Herrn, verflucht sein Bewohner, weil sie dem Herrn nicht zu Hilf kamen, als er sein Helden unter Stutz. 24. Jail, die Frau des Kenitas Heber, soll vor allen Frauen gesegnet sein, besonders vor Jenen, die in Selten wohnen. 25. Als Sisera im Wasserbad, reichte sie im Milch und bracht im Sahn in einer kostbaren Scale. 26. Dann griff sie mit der Hand nach dem Zeltflock und mit der Rechten nach dem Hammer, am Sisera den Kopf zu zertrümmern und sein Schlaf zu durchbohren. 27. Brach für ihren Fassen zu zusammen, fiel nieder und blieb genau dort, wo er gestürzt war, leblos liegen. 28. Sisera's Mutter blickte durch das Fenstergitter und rief voller Unruhe, warum verspätet sich sein Wagen so lange und warum hort man das Hufgeklapper seiner Förder nicht. 29. Die Klugsten ihrer Hofdamen antworteten und sie selbst wiederholt sich standig Dieselben beruhigenden Wort. 30. Sicherlich verteilen sie gerade die Butte, ein Odeswey Mädchen für jeden Mann soe bunt, kunstvoll gewebte Gewander für Sisera und den Hofstaat. 31. So sollen Aldane Feinde umkommen, Herr, Doc Diogenogen, die. Dich lieben, sollen Strahlen wie die aufgehensan. Danach herrschte Wesig Jahr lang Frieden im Land.